Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einer iOS App mit einem interessanten Namen, wo wahrscheinlich der Google Übersetzer dran war. Die App heißt nämlich Instagrid Post. Fotoherausgeber stand bis Laden. Universal App gratis erstmalig. Sprache Englisch 18,5 MB groß. Versionsnummer 1.3 liegt vor. Upgrade to Pro kostet 1,99 Euro, wenn das einem wert ist. Erfordert iOS 7.0 oder neuer und hat bei 3459 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4 Sternen. Die Beschreibung? Nein, lese ich gar nicht vor, braucht man nämlich nicht. Ihr kennt wahrscheinlich, wenn ihr Instagram nutzt, ab und zu taucht in dem Stream von Leuten auf, das sieht man ja nur, wenn man auf das Profil geht, ein großes Bild, was in kleinere Bilder zerteilt wurde. Das kann entweder so 3 Bilder nebeneinander sein oder vielleicht sogar 9 Bilder oder 6 Bilder, je nachdem. Das Ganze sieht, wenn man jetzt einen Instagram-Kanal hat, wo man nur solche Bilder postet, finde ich, sieht das ganz geil aus irgendwie manchmal. Wenn man das mal testet, ich habe es getestet mal, sieht das auch lustig aus im Stream direkt, können Leute natürlich wenig damit anfangen eigentlich, weil dann postet man halt irgendwie 9 verschiedene Bilder mit Bildausschnitten und Leute denken, hey, was soll denn das sein? Wie gesagt, ich finde das manchmal ganz gut, dass eigentlich muss man natürlich, wenn man dann zum Beispiel 3 Bilder postet, immer direkt danach wieder 3 und wieder 3 und wieder 3 posten, weil wenn sich das dann verschiebt, dann sieht das wieder komisch aus, bis man wieder die entsprechende Zahl an 9 Bildern gepostet hat. Ich hoffe, ihr versteht, was ihr meint, und sonst guckt ihr euch einfach die Screenshots der App an. Ja, diese App Instagrid Post unterstützt eben genau das, Bilder in diese Grids, in verschiedene Teile aufteilen und die dann auch direkt aus der App hochladen zu Instagram, direkt nummeriert, damit man auch nicht irgendwie das falsche Bild als erstes hochlädt und das Poster im Prinzip, was man erstellt in seinem Kanal, dann nicht gut aussieht. Was ein bisschen blöd ist, ich finde, vielleicht hätte man nur die Pro-Version anbieten sollen. Also die App funktioniert gut. Man kann auch in der Gratis-Version Bilder aufnehmen und teilen, wenn man Bilder in der Gratis-Version aus der Galerie, aus eurer Camera Roll auswählen will, dann muss man die App bewerten. Das Zwangsbewertung mag ich persönlich ja überhaupt nicht. Habe ich trotzdem gemacht, weil ich halt die App ausprobieren wollte. Ja, wie gesagt, dann könnt ihr es direkt zu Instagram hochladen und dann sieht das teilweise ganz witzig aus oder eben auch nicht, je nachdem, ob ihr das mögt. Ja, oder halt nicht, beziehungsweise auch, was für ein Foto man denn verwendet. Download, wenn ihr sowas mögt, sowas mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr das mit der Gratis-Version wunderbar machen. Download-Empfehlung meinerseits. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.